die Sünde wieder die Rasse und das Schuldgefühl. Um nun diese Gedankengänge miteinander zu verbinden, bei dem Versuch, die ursächlichen Zusammenhänge im Schicksal des jüdischen Volkes, das durch den Exodus und den erneuerten Bund entschieden wurde, aufzuklären, sei festgestellt, es ist durch einen überlebenden Stamm an dem Erbgut und der Überlieferung, die den Ariern gehörte, ein Betrug und eine hinterlistige Fälschung verübt worden. Um die Spuren dieser Tat zu verwischen, hat man das Wissen um Atlantis, das auch Erbgut der Hebräer war, verfälscht. Und diese Fälschung blieb die Jahrhunderte über bestehen. Alles ist verfault, stinkend. Und das erstreckt sich noch weiter in die Zukunft. Der Messias oder der König der Juden, der unter großer Geheimhaltung im Schoße der Logen und in den Zentren der weltlichen Macht nach dem im großen Krieg erzielten Triumph vorbereitet wird, wird eine Parodie auf den König der weltgöttlichen Ursprungs, des Giganten, des Imperators der Rosenkreuzer sein. Auch das auserwählte Volk ist eine Parodie auf die halbgöttlichen Viryas, die Heroen außerirdischer Herkunft. Das unerträgliche Schuldgefühl, das der Jude mit sich herumträgt, beruht auf jenem schuldhaften Geschehen bei seinem persönlichen Exodus und dem von ihm gehüteten Geheimnis darüber, dass er alles verfälscht hat und selbst zum Bastard geworden ist. Auf seiner Sünde wieder die Rasse, seiner Unreinheit und dem an den ersten Hebräern verübten Verrat, die nach Meinung des Seths und Gobineaus Arier waren. Heutzutage hat sich der Jude, einer am tiefsten Punkte des Kali-Yuga befindlichen verstofflichten Welt, für kurze Zeit aufgedrängt. Um sein Gewissen zu beschwichtigen, war er bestrebt, die ganze Welt mit seinem Gefühl der Ursünde zu infizieren. Er hat vor, diesen Komplex einer ewigen Schuld in die Seele der durch ihn zugrunde gerichteten Germanen, insbesondere bei deren Jugend, einzuprägen, indem er sie des Völkermordes bezichtigt. Die Sünde ist gleich der des Adams und muss nach einem schicksalhaften, für die ganze Menschheit tragischen, unausweichlichen Gesetz des Kollektivkarmas von den Vätern auf die Söhne übertragen werden, wie im Alten Testament. Und das Mitleids- und Reuegefühl der Welt dient dann ihrem eigenen Vorteil. Nur deshalb ist ihnen heute, gestern und morgen alles gestattet. Und dennoch war es der Jude, durch den dieser Streit der Götter und Dämonen von Blutarten und Rassen in die Welt getreten ist, für den es keinen Ausweg mehr gibt, mit Ausnahme von Explosionen als Reflex dieses mit anderen Mitteln schon nicht mehr lösbaren dramatischen Geschehens, weil er sich schon auf die Archetypen, die Götter, verlagert hat. Weder der eine noch die anderen können nachgeben. Der Jude weiß das, wie es auch die Nachkommen der Hyperboreer wissen. Jeder Triumph wird relativ sein müssen, denn das Drama spielt sich nicht hier ab, sondern in der Welt der Werte auf der anderen Seite. Nicht richten, sich nur widersetzen. Und bei alledem kann man hier nicht richten, nicht einmal diejenigen, die während des andauernden Abstieges der Schöpfung eine Stufe tiefer gesunken sind. Irgendjemand ist vor Lichtjahren zuerst gefallen, verhärtete, sonderte sich ab und trennte sich, indem er den anderen Teil seines Wissens nach außen schleuderte, der bisher noch nicht wieder in ihn zurückgekehrt ist. Es ist der Vorgang der kosmischen Verstofflichung, insbesondere auf unserer Erde, des fünften Himmels nach unten, wo ein fremdes Prinzip, die Verneinung, das Böse auftritt und alles durcheinander bringt. Danach fällt der Engel herab und vermischt sich seinerseits mit den Töchtern der Menschen. Am tiefsten Punkt des Kali-Yuga musste eine weitere Vermischung stattfinden, und sie fand statt. Noch eine Sünde wieder die Rasse. Nach Plato trägt eine Sünde wieder die Rasse Schuld am Versinken von Atlantis. Aber die Heroen, die Viryas, haben sich mit Hilfe der Hyperboreer gewandelt, verwandelt und erlangten die Unsterblichkeit wieder, wobei sie in eine Welt eintreten, die sich noch im goldenen Zeitalter befindet. Man wird daher verstehen, dass es in der Schöpfung, und wir wissen nicht, ob nur im fünften Himmel nach unten, zu einem Widerstreit, einem heiligen Kampfe kommen wird. denn es kann ohne Widerstand nicht zugelassen werden, dass man im kritischen Augenblick der Verstofflichung noch tiefer fällt und den göttlichen Ursprung der Heroen ganz in Vergessenheit geraten lässt und man sie, wie es mit den Giganten geschah, mit List und Verschlagenheit zerstört, um dann den Materialismus des Pasu, des Shudra, des Tiermenschen einzuführen und diesen zu verherrlichen, was zur endgültigen Verdammnis des Planeten führen würde und die schließliche Umgestaltung und Vergeistigung auf seinem symbolischen Weg des rechtsdrehenden Hakenkreuzes, der Rückkehr in die das Kali-Yuga beendenden lichtvolleren Zeitalter unmöglich machte. Diese Anstrengung kann nicht nur allein von der Natur unternommen werden, ohne den entschlossenen Eingriff des Magiers, des magischen Menschen. Deshalb tobt ein großer Krieg und der Orden ist derjenige der eingeweihten Krieger. Jeder Versuch, das goldene Zeitalter wieder herbeizuführen, wird nicht vergeblich sein. Die vereinten Anstrengungen, die von der inneren Erde her von den unsichtbaren geistigen Führern gelenkt werden, werden am Ende ihre Früchte zeitigen, viel früher als man annimmt. Und die toten Heroen werden wieder zum Leben erweckt. Kann man aufhören, Jude zu sein und wieder Hebräer werden? Wenn wir beabsichtigten, den jungen Juden, der sich über den wahren Wert und Sinn des erneuerten Bundes Gedanken machen, eine Antwort zu geben, dann könnten wir den Schluss ziehen, dass nicht alles verloren ist, und zwar in dem Augenblick, wo ihre Eltern glauben, dass sie alles gewonnen haben. Das in diesem Buch Dargelegte hat hohen Symbolgehalt und bezieht sich auf metaphysische Ereignisse, wenn diese auch synchronistisch sind. Als jemand einmal schrieb, die Juden hätten durch die Vermischung mit dem Tier die Sünde wider die Rasse begangen, so dürfte das einem symbolischen Akt von schwarzer Magie entsprechen. Das Tier ist ein mystisches Wesen des Sabbat. Der Bund ist nicht irreversibel, das heißt, er ist wohl umkehrbar, sodass sich jemand aus ihm lösen kann, um wieder zur Offenbarung der hyperboreischen Urgründe zurückzukehren, vom Mondhaften erneut zum Sonnenhaften hinzugehen, mit Hilfe der Alchemie der Mutationen und Transmutationen der weißen bzw. orphischen Kabbala, derjenigen des Mantrams, die auch König Saul verwendete. Und das geschieht alles mit Hilfe der inneren Welt, wo man stirbt, um mit einem neuen, gereinigten Blute wieder aufzuerstehen, geschieht durch das Reinigen des Blutes von Akasha, um sich von der Kontrolle befreien zu können, die die Schwarzmagier durch die Anwendung der entarteten Zahlen- und Namenskabbala über sie ausüben. Und um das saubere, reine Wasser der Minne, der weit zurückliegenden Erinnerung an Hyperborea und des Außerirdischen wieder hervorquellen zu lassen, um sich in den tiefsten Wasseradern zu verwandeln, wenn das noch möglich sein sollte. Es ist hauptsächlich das Blut, durch das wir immer noch des Akasha-Gedächtnisses inne werden. Wenn sich einige Menschen in halbgöttliche Viryas und diese wiederum in unsterbliche Divyas verwandeln könnten, dann könnte auch der Jude sich wieder zu einem Hebräer in einen Habiru, einen Abkömmling des Kabiru oder Kebiren, in einen auf dem Berge der weit entfernten Vorfahren verwandeln, welche man im kritischen Augenblick der Zerteilung und des wirklichen Exodus verlassen hatte, gerade dann, als zur Wiedererlangung alles dessen, was man verloren hatte, der Weg der Rückkehr in Richtung des rechtsläufigen Hakenkreuzes beschritten wurde. Man wird verstehen, dass diese höchste Anstrengung zur Wandlung, zur Mutation abhängig ist vom Einzelnen, dem dazu die Hilfe der Jenseitigen zuteil wird. Womöglich ist das schon von mehr als einem versucht worden, mit dem Erfolg, insbesondere unter den sephardischen, den westlichen Juden. Es ist jedoch durch ihre fanatische und mit typischen Eifer erfolgte Bekehrung zum Katholizismus weder den Maranen noch den spanischen Chuetas, den Nachkommen bekehrter Juden, gelungen, weil sie weiterhin in der semitisch mondbestimmten, der lunaren Welt verblieben. Kollektiv gesehen bestehen keine größeren Hoffnungen, denn die unsichtbaren Leiter des Judentums stellen den Pol der Spannungen dar, die ein Anwachsen der Stoffverdichtung bewirkt, als Vertreter des Prinzips der Antipoden und der Dunkelheit, der Verneinung, des Chaos und des Nichts, der Auflösung durch die Schwere, wie in den kosmischen schwarzen Untiefen und schließlich der Urvermischung. In dem Schöpfungsdrama, insbesondere bei der Verstofflichung, spielen sie somit die Rolle, solche Konflikte vom fünften Himmel nach unten herbeizuführen, die den Viryas als Krieger der solaren Gottheiten des Lichtprinzips als Sohn des Lichts dazu nötigen, sich mit der Waffe in der Hand zu behaupten.